Morning, friends. Guten Morgen, Freunde. I have to continue a little bit about this subject. Ich muss mit diesem Thema noch ein wenig weitermachen. Because I've realized a lot of people have no intimate connection with God. Ich habe realisiert, dass viele Menschen keine innige Gemeinschaft mit Gott haben. I was in a city about 6 or 7 hours drive from here. Ich war in einer Stadt, die rund 6-7 Stunden von hier entfernt ist. And I was at the office of a friend of mine. Und ich war im Büro eines Freundes von mir. And you know, we were talking and he said to me, Reinhard, I would like you to pray for a friend of mine. Wir redeten und er sagte, Reinhard, ich möchte, dass du für einen Freund von mir betest. So this friend of his comes in. Dieser Freund kommt herein. And the guy says to me, he's a very influential person. Es ist eine sehr einflussreiche Person. So the guy walked in and, you know, we chit-chatted. Er kam herein, wir redeten. And I perceived in my spirit that the guy is a Christian but ridiculously religious. Und ich erkannte in meinem Geist, dass der Mann ein Christ war, jedoch sehr, sehr religiös. And my heart broke. Und mein Herz zerbrach. So I just followed, you know, the leading of the Holy Spirit and began to go in the direction where the Spirit led me. Ich folgte der Führung des Heiligen Geistes und ging in die Richtung, in die mich der Heilige Geist führte. And the guy got offended at me. Und er war beleidigt. I mean, he got offended because he thought, in his opinion, I was extremely irreverent. Er war beleidigt, weil er seiner Meinung nach dachte, ich sei extrem respektlos. You know, he did not believe that you could talk to God. Er glaubte nicht, dass man mit Gott sprechen kann. Unless you get down on your knees. Es sei denn, dass du runter auf die Knie gehst. Change your tone of voice. Deinen Tonfall änderst. And start the way you pray somehow, my dear reverend almighty God. Und auf folgende Art betest, mein ehrwürdiger, allmächtiger Gott. You know, and I tried to explain to him that this is not how God is. God is not distant anymore. Ich versuchte ihm zu erklären, dass Gott nicht so ist, dass er nicht mehr distanziert ist. Through Christ he's become very, very approachable. Durch Christus wurde er sehr, sehr nahbar. But you know, the guy would not accept it. Doch der Mann akzeptierte das nicht. And then the Spirit of God gave me some incredible wisdom. Dann gab mir der Geist Gottes unglaubliche Weisheit. You know, this guy has a boy, I think 3 years old. Dieser Mann hat einen Sohn, ich denke, er ist 3 Jahre alt. Which he loves deeply, deeply, deeply. Den er sehr, sehr, sehr tief liebt. So I said to him. Ich sagte zu ihm. I said, when you are sitting in your office. Wenn du in deinem Büro bist. And your boy is running into the office. Und dein Junge in dein Büro rennt. And I said, when he runs in, how does he have to approach you? Wie erlaubst du ihm, dass er sich dir nähert, dass er zu dir kommt? I said, does he have to get down on his knees? Muss er auf die Knie gehen? Does he have to change the tone of his voice? Muss er den Ton seiner Stimme ändern? Does he have to approach you in an extremely reverent way? Muss er sich dir in einer extrem ehrfürchtigen Art und Weise nähern? And he said to me. Und er sagte zu mir. No, he can just run in, jump on my lap and whatever. No, be a child. Nein, er kann einfach hineinrennen, auf meinen Schoß springen, er kann einfach ein Kind sein. I said to him. Ich sagte zu ihm. The Bible brings a lot of comparisons between a earthly father and the heavenly father. Die Bibel bringt viele Vergleiche zwischen dem irdischen Vater und dem himmlischen Vater. And the Bible is clearly saying that the heavenly father is way better than any earthly father can ever be. Und die Bibel sagt ganz klar, dass der himmlische Vater viel besser ist, als jeder irdische Vater es je sein kann. I said, if you do not insist that your normal, natural son that you love becomes very reverent, but is he allowed to be a child? Wenn du nicht darauf bestehst, dass, wenn dein natürlicher Sohn, den du liebst, dir gegenüber nicht ehrfürchtig reagieren muss, ihm erlaubt ist, ein Kind zu sein? I said, what do you think? Why do you think God is so distant? Was denkst du, warum ist Gott so distanziert? And you know, his eyes just really opened. Und seine Augen öffneten sich. And I was allowed to be able to prophesy to him. Ich durfte ihm prophezeien. And it was so, so beautiful just to see what God did in his heart once he opened his heart to a father who is good. Und es war so, so schön zu sehen, was Gott in seinem Herzen tat, als er sein Herz einem Vater geöffnet hatte, der gut ist. And Jesus literally said, you cannot see the Father without seeing me. Und Jesus sagt wortwörtlich, du kannst den Vater nicht sehen, ohne mich zu sehen. My friend, please. Bitte, mein Freund. If you have a father in heaven that you find hard to approach, hard to relate to, that you think is different. Wenn du einen Vater im Himmel hast, es dir schwerfällt, dich ihm zu nähern, eine Beziehung aufzubauen und du denkst, dass er anders ist, keep looking at Jesus. Dann schau Jesus an. Show how he treated children, women, sinners. Schau, wie die Kinder, die Frauen, die Sünder behandelte. And always keep telling yourself that this is my father. Und sage dir immer wieder, das ist mein Vater. This is exactly how he is. Genau so ist er. And then a last thing. Dann noch der letzte Punkt. If you have any idea about how God is, wenn du irgendeine Vorstellung hast, wie Gott ist, that does not come from how Jesus modeled life, die nicht von der Art und Weise herrührt, wie Jesus das Leben vorgelebt hat, please reject it. Bitte weiset sie zurück. Do you know how many sermons are out there about God said this in Deuteronomy, God did this in Exodus, God did this in 1 and 2 Kings? Weißt du, wie viele Predigten es gibt über Gott sagte dies in 5. Mose, Gott tat dies in 2. Mose, Gott tat dies im 1. und 2. Buch der Könige? We establish theologies about how God is based outside of Jesus Christ, and that can't be done. Wir stellen Theologien auf, wie Gott ist, außerhalb von Jesus Christus, und das können wir nicht tun. It's not part of faith. If you do this, Jesus says to you also, how much longer do I have to be with you until you really know me? Wenn du das machst, dann sagt Jesus auch zu dir, wie lange muss ich noch bei dir bleiben, bis du mich endlich kennst? So keep looking at Jesus. Schaue Jesus an. And then meditate and pause in your heart and say, God, you're such a good father. Meditiere und halte in deinem Herzen inne und sage, Gott, du bist so ein guter Vater. You know, once I understood that how Jesus modeled God is so much more important than many other things. Als ich verstanden habe, dass die Art und Weise, wie Jesus Gott vorgelebt hat, so viel wichtiger ist als viele anderen Dinge. You know, suddenly it literally doesn't even matter anymore if I'm confused about some scriptures about God. Im wahrsten Sinne des Wortes spielt es plötzlich keine Rolle mehr, wenn ich über einige Bibelstellen über Gott verwirrt bin. So if I really want to figure out how God is, I just keep looking at Jesus. Wenn ich wirklich herausfinden will, wie Gott ist, schaue ich einfach Jesus an. Tomorrow we keep learning more lessons from John. Morgen lernen wir weitere Lektionen von Johannes. See you guys. Ich sehe euch.